In dem Fall mit dem Tenniscoach ist sie in der Badewanne. Oha. Wenn du uns so überzeugen willst, so, dann Ja, gut, dann hätte man den auch noch mit reinpacken können. Das wäre auch okay gewesen. Ja, er ist schon überredet. Hallo und herzlich willkommen zum 108. Conan-Cast. Heute geht es um die Detektiv Conan Special Black Edition Part 3 und mit dabei ist heute auch unser Stargast. Ich begrüße Kevin. Hallo Kevin. Schönen guten Tag. Ich begrüße Lasse. Hallo Lasse. Hallo. Und mit dabei ist auch Johannes. Hallo Johannes. Guten Tag. Genau, da schauen wir uns erstmal die Special Black Edition Part 3, das ist ja der dritte Sonderband zu der Special Black Edition Reihe. Zu Band 1 und Band 2 haben wir auch schon separate Podcasts gemacht. Ja, schauen wir uns die Special Black Edition Part 3 erstmal von vorne an, wie gewohnt. Da sehen wir eigentlich, ja genau, das japanische Cover, den japanischen Conan vorne drauf, da gibt's keine Änderung. Genau, das Part 3 und auch das Egmont Manga Logo ist in einem Blauton gehalten, vielleicht ist sogar Türkis, naja, irgendwie ein schöner Blauton. Genau, das zieht sich auch durch, auf der Seite und auf dem Rücken auch das Egmont-Manga-Logo in dieser Farbe. Ja, genau. Hinten der Verweis auf Mystery, dann ein schöner Einleitungstext, wie ich finde, der nochmal auf den Inhalt des Bandes Bezug nimmt. Besonders auf den Mystery-Train natürlich. Im Schlüsselloch ist diesmal ein alter Bekannter zu sehen, nämlich der Narben-Akai. Sieht aber ein bisschen anders aus als sonst. Einigen Fans dürfte das schon verwunderlich vorkommen. Genau, ja, hinten noch www.egmont-manga.de, die altbekannte Website. Und 6 Euro kostet dieser Sonderband wieder mal sehr dick. Und ja, 6,20 Euro in Österreich, in der Schweiz unbekannt. Genau, ist der gleiche Preis wie schon bei dem zweiten Sonderband. Der erste Sonderband war ja etwas günstiger, nämlich 1 Cent, um genau zu sein, 5,99 Euro. Jetzt wieder 6 Euro hier und ja, Wucher. Kann man so sagen. Ja, wer es übrig hat, der in 1 Cent, ja. Ja, und wer nicht, was dann? Was dann? Dann würde ich den vielleicht auch noch spenden. Naja, jetzt kommen ganz viele Leute an und sagen. Das hast du gehört, ne? Also, nein. Alle an Philipp wenden, das Formular stelle ich bereit bei conan-news.org. Ihr könnt alle 1 Cent einfordern. Ja, genau. Sonst vielleicht noch erwähnenswert, das Special Black Edition Part 3 auf dem Cover ist nach links gerutscht. Im japanischen Original ist es etwas weiter rechts. Aber wen juckt's. Ja, okay. Finde ich, sieht sehr schön aus, das Cover. Mit das Artwork von Jin ist ja auch schon etwas älter. Das ist das aus dem Band 28, oder nicht? Wo er Cherry gegenüberstand, wenn ich mich irre. 24 war es? Ja, genau. Okay. Ja, die Nummer. Der Pisco-Fall. Der Con ist von Band 60. Ah, okay, haben wir das auch geklärt. Ja, sehr schön. Also nicht wie bei den ersten beiden Special Black Editions, wo es ja kein klassischer Conan von einem der normalen Bandcover war, sondern andere Artworks von ihm, hier ein ganz klassischer Conan. Deswegen ist vermutlich auch das Special Black nach rechts gerückt, weil man hätte das ja nach links gerückt, weil man hätte es ja auf der rechten Seite nicht haben können, weil hätte man Conan zur Seite schieben müssen und das Jin-Artwork funktioniert nicht, wenn man noch weiter zur Seite schiebt. Na gut, schlagen wir den Band auf. Da sehen wir direkt wieder das Detective Conan-Logo, Special Black Edition Part 3, diesmal in schwarz-weiß gehalten. Auf der nächsten Seite schaut uns Jin an, obwohl er in diesem Band gar nicht so viel zu tun hat, um ehrlich zu sein, aber er schaut uns weiterhin an. Gosho Aoyama Presents, auch nochmal der Hinweis. Auf der nächsten Seite haben wir dann die Inhaltsübersicht. Diesmal haben wir 3 Akten. Akte 1 ist Versus Bourbon, mit 5 Fällen, die darin enthalten sind. Akte 2 ist die außenstehende Schwester, da haben wir nur einen Fall, komischerweise. Dann Akte 3, die Wahrheit in Scharlachrot, da haben wir wieder 2 Fälle mit dabei. Und im ganzen Band verteilt haben wir wieder diverse Sonderakten, die halt spezielle Gegebenheiten vorstellen, andere Fälle zusammenfassen, die hier nicht abgedruckt sind, komplett. Genau, und dann haben wir auf der nächsten Seite nochmal die Zusammenfassung der Hauptakteure, die wichtig sind, halt Conan, Ran, Kogoro und so weiter und so fort. Ihr solltet die ganzen Charaktere ja wahrscheinlich kennen. Wenn nicht, gerne ein paar andere Podcasts anhören, im Wiki vorbeischauen oder dass sie einfach lesen, könnt ihr auch gerne tun. Ja, im Conan-Wiki steht ein bisschen mehr zu anderen Kanälen als hier, ja. Genau. Und was ich auch verwunderlich finde in Special Black Edition Part 2, waren ja die Zusammenfassung oder die Kapitelübersicht erst nach der Zusammenfassung oder der Übersicht der Charaktere hier umgedreht. Ja, will man uns verwirren, ist die große Frage. Was mir auch aufgefallen ist, die Schriftart hat sich in dieser Zusammenfassung der Charaktere oder der Akteure, wie es hier genannt wird, auf der letzten Seite nochmal ein bisschen geändert. Also für wer da das Auge fürs Detail hat, ist irgendwie die Schrift ein bisschen dicker geworden bei Jin und Wermut und den drei Charakteren darunter. Und stark aufgefallen ist es dann nochmal weiter unten, ja, tatsächlich, wo dann mit weißer Schrift auch schwarz geschrieben wurde. Und hier hat man, ich weiß nicht, wieder nicht dick genug gedruckt. Auf jeden Fall verschwimmt das gerade im Vergleich, wenn man auf die rechte Seite guckt, wo das noch klar und ordentlich ist. Und ich weiß nicht, ob da einfach ein Effekt draufgehuscht ist, ob der überall hätte sein müssen oder nicht. Ich weiß nicht. Ich denke eher ein Druckfehler. Sieht ein bisschen so aus, als wäre das ein bisschen versetzt nochmal draufgedruckt worden. Sieht auf jeden Fall nicht schön aus, aber ist jetzt auch nicht störend. Also recht hast du, Johannes. Ja, gut. Ist nicht nur bei mir so, dann bin ich ja glücklich. Ja, genau. Ansonsten haben wir unten ja noch die Zusammenfassung von dem vorigen Sonderband sozusagen. Sehr kurz und nicht sehr detailliert, aber man kommt wieder rein sozusagen, wenn man den vorigen Sonderband vor einer ganzen Weile gelesen hat. Ist jetzt in Deutschland nicht so lange her, dass der Band erschienen ist, aber trotzdem nochmal die Zusammenfassung der verschiedenen Akten. Der erste Verdächtige, Subaru Okiya, der Mann mit dem schwarzen Hut, dann Masumi Sera als dritte Verdächtige und der als zweite Verdächtige, Entschuldigung, und die dritte Verdächtige, der dritte Verdächtige war Toru Amuro, als es darum ging, wer denn jetzt Bourbon ist. Und diese Frage wird uns auch noch eine Weile durch diesen Band begleiten und steht auch schon auf der nächsten Seite hier mit einem, auf einer schwarzen, tiefschwarzen Seite, nicht ganz tiefschwarz, aber größtenteils, wer ist Bourbon. Und dann geht's auch los mit der Akte 1, die eben genau versus Bourbon ist. Ja, und diese Akte werden uns jetzt Johannes und Kevin vorstellen. Das ist richtig. Und ich mache den Anfang mit dem ersten Fall. Und genau. Hierbei handelt es sich nur um eine Umsetzung aus Band 76. Da sind die Detective Boys mit Professor Agasa unterwegs. Die waren mal wieder campen. Und haben dort ein Ehepaar getroffen, denen sie was zu essen gegeben haben, oder von ihrem Essen was abgegeben haben. Und daraufhin wurden sie eingeladen von diesem Ehepaar, sie doch mal zum Grillen zu besuchen. Dann lassen sich die Detective Boys nicht lange lumpen und machen sich auf den Weg. Und im Professor Agassas Käfer führt Conan mit Aihaibara zunächst nochmal eine kleine Unterhaltung über Subaru Okiya. Wir haben ja nochmal einen kleinen Rückblick auf die Verfolgungsjagd, die wir in Part 2 der Special Black Edition gehabt hatten, so quasi als großes Finale. Und währenddessen klingelt auch gleich das Telefon von Conan und Sarah ruft an. Und auch hier haben wir nochmal einen kleinen Rückblick auf diese Verfolgungsjagd, da Sarah ja auch beteiligt war. Und dann ärgert sich Sarah ein bisschen, dass sie erfährt, dass die Detective Boys auf eine Grillparty gehen und gar nicht in der Detektei sind. Und auch Toru Amuro ist nicht bei der Arbeit, er hat heute frei. Und deswegen kann Sarah ihn auch nicht treffen. Während sie sich mit Ran und den anderen unterhält, entdeckt Sarah dann plötzlich auch noch einen Mann mit einem schwarzen Hut. Und der uns hinten aus dem Schlüsselloch bekannt vorkommen dürfte. Und zwar Nabenakai trifft sie, rennt hinterher, aber sie verliert ihn aus den Augen und ist sich dann unsicher, ob sie ihn tatsächlich gesehen hat. Währenddessen werden die Detective Boys eingeladen, in die Wohnung eingeladen und wir lernen den Ehemann und die Ehefrau genauer kennen, die sich aber ein bisschen streiten und anzicken. Und auch vor den Kindern können sie sich nicht beherrschen und fangen ständig einen Streit an. Die Ehefrau verdächtigt ihren Mann, er würde fremdgehen und ja, es kommt, wie es kommen musste. Ayumi versucht etwas zu holen aus dem Wohnzimmer, beziehungsweise sie hat das Handy gefunden und wollte es zurückbringen. Als sie sieht, wie die Ehefrau den Mann mit einem Messer bedroht und ihn sagt, dass sie ihn umbringen möchte, daraufhin rennt sie zurück zu den Detective Boys und als sie dann alle zusammen das Szenario überblicken, sehen sie, wie der Ehemann die Frau niedergestochen hatte, also das Messer steckt dann in der Ehefrau drinne und die Detective Boys leisten erste Hilfe, es geht ins Krankenhaus und Conan kommen ein paar Zweifel an dem Tathergang und ja, das war so die Einführung in den Fall. Genau, abgeschlossen wurde der Fall mit der ersten Sonderakte. Hierbei werden noch drei Charaktere vorgestellt. Hier haben wir zum einen Sarah, die zwar nicht direkt vorgestellt wird, allerdings findet sich hier ein großes Bild. Und weiter unten haben wir hier zwei Fälle von Sarah, zum Beispiel das erste Auftreten, wo sie Conan direkt mit Namen anspricht, obwohl sie ihn gar nicht kennt. Und auf den nächsten Seiten haben wir Shuichi Akai als Schlüsselfigur und Akemi Miyano, die hier vorgestellt werden. Hier sehen wir einige Informationen von den beiden. Und als Fall wird bei Akai vorgestellt der Rückblick mit Akemi Miyano, wo sie sich unterhalten haben und wie das denn vor 5 Jahren war. Und auf der anderen Seite haben wir hier einen eigenen Rückblick, der nicht ganz so gut reinpasst, wie ich finde, wo wir einmal Toru Amuro nochmal haben und Wataru Date, wenn ich mich jetzt gerade nicht vertan habe. Doch, genau. Doch, war Wataru Date und Takagi, wo wir nochmal einen Rückblick sehen, wo sie bei dem Grab sind. Und genau. Später dann auf der anderen Seite nochmal Subaru Okiya, was hier, finde ich, in dieser Sonderakte, wenn man hier Akemi Miyano und Shuichi Akai vorstellt, irgendwie auch nicht so gut reinpasst, wie ich finde, wo sie nochmal, wo die beiden Ai Haibara und Subaru Okiya nochmal zusammen sind. Ich finde übrigens noch lustig, wie in der Sonderakte in dem ersten Kasten steht, dass Masumi Kons Namen kennt und ein Zitat, dabei hätte sie seinen Namen doch unmöglich kennen können. In Bezug auf Conan, was lustig ist, weil Conan ja nicht irgendwie als Kidkiller der Medienwelt total bekannt ist in Conan und auch schon in mehreren Fällen als, ach, du bist doch Conan Edogawa, der Kidkiller, von dir in der Zeitung gelesen. Mhm. Auch in Fällen, wo es nicht direkt um Kid geht tatsächlich. Also von daher, ja, den Namen unmöglich kennen ist vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber nun gut, ich verstehe den Punkt, den sie machen wollen. Ich fand auch gut, dass auf der anderen Seite, auf derselben Sonderakte von Sarah, dass unten, ich weiß nicht, ob das ein Fehler sein soll, da steht auf jeden Fall Band 3, Fall 1.1. Ich glaube, das war auch nicht so gewollt. Bei den anderen stehen die Bände nochmal richtig, aber ich glaube, hier ist irgendwie ein Fehler reingerutscht, weil ich glaube, Sarah ist nicht in Band 3 aufgetreten. Das sollte vermutlich Black 3 sein. Hm, denke ich auch. Ja, weil bei anderen Kästen steht eben Black 3 drunter, wenn es um etwas geht in späteren Sonderakten, was vorher in dieser Special Black schon 3 schon vorkam. Machen wir gleich weiter mit dem nächsten Fall. Hier handelt es sich um Yusaku Kudos ungelösten Fall. Wir starten mit einem Rückblick, bei dem Yusaku gerade ermittelt und sagt, dass es sich nicht um einen Mord handelt, obwohl eine Leiche dort zu finden ist, mit Abdrücken drauf. Dann sehen wir Sonoko, Ran und Sarah, die sich über diesen Yusaku Kudo unterhalten und auch mit dem ungelösten Fall, als sie plötzlich in eine Leiche finden, quasi in einen Tatort hineinlaufen, bei dem ein Mann tot aufgefunden wird, und seltsamerweise finden sich dieselben dasselbe Schriftzeichen für tot bei der Leiche, und deswegen schreiben sie Conan, der dann, beziehungsweise sie schreiben Shinichi, der macht ihn darauf aufmerksam, und er erinnert sich auch wieder an den Fall, den sein Vater vermeintlich nicht lösen konnte. Sie begeben sich zu dem Haus von den Kudos, in dem ja noch Subaru Okiya lebt, und dort sprechen sie mit ihm über Shinichi, rufen ihn an, und gemeinsam versuchen sie in diesem Fall die Tat oder den Täter zu finden und die Tat aufzuklären. So, kommen wir zu dem letzten Fall, beziehungsweise den letzten Fall, den ich vorstellen werde in der Akte 1 vs. Bourbon. Hierbei handelt es sich um den Auftaktfall zum Mystery Train. Ihr werdet euch sicherlich erinnern. Die Detective Boys haben dort bekommen ihre Ringe für den Mystery Train. Sowohl Conan als auch Ai Haibara sind erkältet. Sie fahren zum Camping. Dort werden die Detective Boys beim Zeltaufbau bzw. beim Feuerholz holen, werden sie Zeuge eines Mordes, wie gerade eine Leiche vergraben wird. Das sind Genta, Ayumi, Mitsuhiko und Ai. Sie fliehen vor dem Täter. Und wer sich auch bei dem Campingplatz rumtreibt, ist Masumi Sarah. Sie spielt hier, ist hier scheinbar den Detective Boys gefolgt, weil sie ganz zufällig dort ja. auf sie trifft. Ganz zufällig. Ja, genau. Und dort fangen sie dann an, sich zu wundern, wo denn die Detective Boys geblieben sind. Professor Agasa hat auch keine Ahnung, sie können sie auch nicht erreichen, finden aber die Polizei, die dort schon am Tatort ist, und diese erzählen ihnen dann, dass sie einen Anruf erhalten haben, dass hier eine Leiche ist. Der muss wohl von den Detective Boys gekommen sein. Diese konnten sich vor dem Täter in eine Hütte fliehen. Leider können sie hier nicht entkommen, denn der Täter steht zunächst vor der Tür und verriegelt diese dann später. Sie sind hier quasi eingeschlossen. Und um das Ganze noch dramatischer zu machen, legt der Täter hier dann sogar ein Feuer. Und die Detective Boys hoffen alle auf Conan, der sie vielleicht retten kann oder auch nicht. Allerdings gibt es hier ein großes Problem. Ist nämlich so mit der Fallauflösung beschäftigt, dass jemand anderes zum Held der Stunde wird. Und ja, damit schließt der Fall sozusagen ab. Problematisch hier ist, dass auch Subari Okiya, Sera und Toru Amuro mitbekommen haben, wer denn hier aufgetreten ist, und dass das mit dem Mystery Train zu tun hat, dass das alles in Verbindung steht. Und ja, das soweit zum Auftakt des dritten Falles zum Mystery Train, den ich euch jetzt Kevin vorstellen wird. Also gut, genau, es geht weiter mit dem Mystery Train, der jetzt auch in der Special Black Edition Part 3 dabei ist. Und ich finde ja dabei schon ganz interessant, hier wird ja erstmals nach 78 Bänden, glaube ich, das Alter von Conoran Mori mal aufgeklärt. Nämlich er ist 38 Jahre alt, möchte ich mal kurz sagen, bevor ich das vergesse. Alle Rennbesitzer steigen somit ein, darunter auch einige Personen, die wie immer von einer dunklen Vergangenheit mit verfolgt werden. Nämlich gab es ein Erlebnis, bei dem mehrere Familienmitglieder in einem Feuer umgekommen sind, und genau dieses Erlebnis verbindet diese Personen, die später ja alle auch als Mitverdächtige in einem Fall angegliedert werden sollen, von denen einer auch sterben wird. Aber auch Wermut ist dabei. Wir haben viele andere noch dabei. Yuffie Tokudo, Kaito Kid sogar, was ja sehr kontrovers diskutiert wurde und vielleicht auch wieder wird. Zu sagen gibt es zum Fall, dass sich die Wagenreihung ein wenig verändert hat im Verlaufe des Geschehens, sag ich mal. Sodass, ja, wieder das berühmte Spiel kommt. Ja, wir dachten doch, wir wären in Raum A, sind aber eigentlich in Raum B oder in Stock A, in Stock 1, sind aber in Stock 2, was jetzt an sich nichts so Besonderes ist. Dafür ganz besonders ist aber die Begegnung zwischen Masumi Sera und dem vermeintlichen Shuichi Akai. Ich denke, das haben auch alle noch in Erinnerung. Also der Organisation ging es darum, herauszufinden, ob Shuichi Akai wirklich tot ist. Und so hat man sich dann an diesem genialen Mittel bedient. Die Sonderakte zeigte dann nur noch ein paar kleine Details zu Masumi und zu Subaru Okiya, wo er dann geklärt wurde, ja, dass er ja gut ist und nicht zu dem Bösen gehört. Dann gibt es halt noch ein paar Details zu Kaito Kid, Yuffie Tokudo, die aber auch, also, bekannt sind, sag ich mal, ne? Bourbon als Toru Amuro wird nochmal verdeutlicht, dass es eine Person ist. Also die Sonderakten finde ich jetzt auch nicht so gut. Gut, dann machen wir weiter mit dem letzten Fall in der Akte 1 versus Bourbon. Da sind die Detective Boys auf einem Kirschblütenfest oder Kirschbaumfest, wo sie diverse Orakelzettelchen an einem Schrein abgeben, und ganz wichtig ist auch noch, dass Jody mit in den Park kommt, und beziehungsweise Conan trifft sich dort mit Jody, um halt die Gegebenheiten aus dem Mystery Train zu besprechen, insbesondere natürlich bezüglich Bourbon. Und dann gibt's noch eine ganz besondere Besonderheit. Tohei Benzaki taucht auf. Das ist kein gewöhnlicher Parkbesucher, wie hier in der Infobox angegeben wird. Er ist auch schon bekannt aus dem Banküberfall, der in der Special Black Edition 2 abgedruckt ist und auch in einem regulären Manga-Band. Und er behauptet, dass er den Narben-Akai in letzter Zeit mal wieder gesehen hat, was natürlich Jody und auch Conan völlig aus dem Häuschen werden lässt, denn das ist natürlich sehr, sehr von größter Relevanz. Dann kommt noch ein regulärer Fall, in dem es um einen Trick oder einen Taschendieb geht, eine Taschendiebin, die ermordet wird. Und es gibt da drei Verdächtige, die diesen Mord begangen haben könnten, die vorher von dem Taschendieb ausgeraubt worden sind. Unter anderem ist einer der Verdächtigen auch Tohei Benzaki, der eben bei dem Banküberfall damals mit dabei war. Der eigentliche Fall ist ja nicht von größter Relevanz, wenn man die Haupthandlung betrachtet. Wichtig ist noch, dass der Tohei Benzaki gar nicht er selbst ist, sondern natürlich Bourbon in Verkleidung, der mal ein bisschen Jody und Conan ausspionieren will und so weiter und so fort. Später taucht noch die verkleidete Wermut auf und das Ganze nimmt so den Lauf. Aber das Wichtigste in dem Fall ist eigentlich, dass Jody herausbekommt, wer Bourbon ist, dass Bourbon in der Nähe von der Detektei Mori unterwegs ist und dass sie sozusagen aufpassen sollen, was sie in der Gegenwart von Toru Amuro alles erwähnen, erzählen und sagen. Ja, danach haben wir dann noch die Sonderakte 3, wo wieder diverse Sachen vorgestellt werden. Diesmal keine Personen, sondern nur ein paar Fälle von Band 81, Band 80, 82, also diverse Fälle, die halt teilweise haupthandlungsrelevant sind. Und wir haben noch so einen schönen Kasten mit dabei als Extra, die ganzen Liebesfronten erzählen, bezüglich Shinichi, Chiba und Yumi, was jetzt nicht gerade wichtig ist eigentlich, aber okay. Und damit wird dann dieser Fall oder diese ganze Akte abgeschlossen, die, ich würde sagen, fast zwei Drittel des Bandes umfasst. Nicht ganz, ein bisschen mehr als die Hälfte. Wie findet ihr denn diese erste Akte? Was sind die Höhepunkte? Sind die Fälle wirklich gut eingebaut oder vermisst ihr hier Fälle in dem Versus Bourbon-Teil? Fälle vermissen tue ich nicht. Man muss ja auch sagen, der Band 2 ist mit dem Fall Das Nocturne der Detektive geendet, was ja aus Band 76 ist. Und in Band 78 kommt schon der Mystery Train. Das heißt, sie haben hier sogar vor dem Mystery Train, zwischen dem Mystery Train und dem Ende von Nocturne Detektive, haben sie eigentlich nur zwei Fälle rausgelassen, der in der Zwischenzeit passiert. Und das ist eben der Fall um Watoru Date, der 5 Kapitel geht, und der Fall, wo Aihabara versucht, den Schal von Subaru Okiya zu entfernen, das mit dem Schaum, Dampf und Rauch. Und diese beiden Fälle habe ich jetzt nicht vermisst, die noch hätten theoretisch drin sein können. Das ist jetzt wirklich der stärkste Teil dieses Bourbon-Arcs. Darauf haben wir im Prinzip zu diesem Zeitpunkt 7 Jahre gut gewartet, der Klimax. Und der Mystery Train ist auf jeden Fall super, super spannend. Der Mystery Train auch gerade, weil Kevin hat es angesprochen, wegen Kaito Kid, wird der Mystery Train ja oftmals sehr kontrovers diskutiert. Aber man kann nicht sagen, er ist auf jeden Fall spannend beim Lesen. Und vor allem natürlich auch der vorige Fall mit den Rauchsignalen, wo alle drei Bourbon-Verdächtigen, die uns als Bourbon-Verdächtige vorgestellt wurden in Band 2, auf diese Information mit Shihu Miyano stoßen und dann quasi in Position gebracht werden für eben diesen Mystery Train. Das ist alles spannungstechnisch her und vom Mystery her sehr ein sehr hohes Level. Dabei finde ich aber fast, dass der letzte Fall mit den Kirschblüten, ich weiß nicht, ob man den noch in diese Akte hätte packen sollen oder in eine andere Akte, aber dazu kommen wir später noch, weil ich möchte später noch darüber reden, wie man das hätte anders aufbauen können, diesen Sonderband, gerade wenn wir noch zu den späteren Akten kommen. Ja, also ich fand die Aufteilung auch sehr gut, ist natürlich sehr lang und sehr viel und ich muss sagen, als ich Band 2, also Sonderband 2 beendet hatte, also den Special Black Edition Part 2, beendet hatte mit dem, wo Wermut oben auf der Brücke steht und halt die drei Verdächtigen zu Bourbon da sind, dachte ich wirklich, jetzt bei Band 3, ich habe aufgeschlagen und dachte mir, ja, jetzt fange ich an, jetzt kommt direkt erstmal der Mystery Train, aber Pustekuchen, davor wurde ganz viel davor geschaltet. Ich war sehr erstaunt, als ich erstmal diesen nahezu banalen Fall mit dem Ehepaar, das sich da irgendwie abschlachtet mit der Grillparty. Was soll das hier? Aber mit dem Narben-Akai ist natürlich schön, dass das wieder aufgegriffen wird und auch sonst wurde nochmal ein bisschen Spannung aufgebaut, bevor man direkt mit dem Kracher sozusagen in den Band einsteigt. Und insgesamt, der erste Fall ist jetzt nicht so gut. Der zweite mit dem Yusaku mit der User-Q-Erinnerung, ja, auch akzeptabel. Und dass es dann zum Mystery Train hingeht, das ist natürlich das größte Highlight in dieser Akte, wenn nicht sogar in dem gesamten Sonderband tatsächlich. Und danach, ja, flaut's ein bisschen ab. Aber es geht ja auch in dem letzten Fall mit Jody bei dem Kirschblütenfest, geht's ja tatsächlich um versus Bourbon tatsächlich, weil es geht ja gegen Bourbon, der halt verkleidet ist. Und das ist ja die Quintessenz da. Also der ganze Fall beschäftigt sich, also der ganze Band, die ganze Akte beschäftigt sich ja damit, dass es gegen Bourbon geht und das schraubt es ja zusammen, aber Lasse wird da später noch eine gesonderte Aufteilung dann vorschlagen. Ja, an sich kann ich hier wirklich nichts aussetzen. Fand ich sehr gut und sehr gelungen. Also, um mich da gleich einzuhaken, ich muss auch sagen, also wir hatten ja, wenn wir jetzt gerade die Special Black Edition 2 uns angeschaut haben, da ging es ja nur um diese Frage, wer ist Bourbon? Natürlich, wer die normalen Bände gelesen hat, der weiß natürlich, wer Bourbon ist, aber zu dem damaligen Zeitpunkt, als diese Fälle so veröffentlicht wurden, wussten wir das ja noch nicht. Oder konnten das noch bei dem Nocturne-Detektive, wo die sich dann getroffen hatten, mit Wermut auf der Brücke, da wussten wir es ja noch nicht. Und ich muss auch sagen, der erste Fall, der hatte so sich auch, dass das hier mit der Schwächste war. Aber er hatte halt eben auch diese Momente, wo sie dann halt doch über Subaru Okiya gesprochen haben, wo Sarah nochmal angerufen hat und die sich sehr für Ai Haibara zu interessieren scheint und nochmal den Narben-Akai, der da nochmal aufgetreten ist. Er hatte dann doch so da seine Daseinsberechtigung, aber war dann im Endeffekt, finde ich, der schlechteste. Dann Yusaku's Kudos, ungelöster Fall, war dann schon was. Der hatte für mich viele diese Momente, gerade mit Subaru Okiya und die Beziehung zu zu Conan Edogawa. Das fand ich, wurde hier bei diesem Fall stark in den Mittelpunkt gerückt. Aber auch mal, wenn Ran so ihren Verdachtsmoment hatte, als Conan dann vor dem Handy vorgelesen hat und sie dann fragt, du bist doch Shinichi oder bist du Conan? So, das fand ich, war dann nochmal, das war auch damals, als man den Fall das erste Mal gelesen hat, ein spannender Fall. Und ich muss sagen, hier fand ich das auch wieder gut. So als Einstieg quasi in den Einstieg, der dann gekommen ist mit diesem Camping und Ai Haibara, die wieder groß geworden ist und dann den Mystery-Fall, der hat das natürlich dann nochmal, diese Frage, die sich Apatou gestellt hat, wer ist denn Bourbon, die wurde da ja geklärt, ist dann natürlich schwierig, danach noch mit diesem Kirschblütenfall nochmal diesen Spannungsbogen nochmal zu erhöhen. Also ich glaube, das ist, wenn nicht sogar unmöglich gewesen. Deswegen finde ich den eigentlich ganz gut, zumal ich mich erinnern kann, dass er ja auch im Anime als Special ausgestrahlt wurde und ja, muss sagen, also ich finde die Fallauswahl hier wirklich sehr stark, hat mir sehr gut gefallen. Was hättet ihr denn davon gehalten, wenn der Fall aus dem Manga, der im Manga direkt danach kommt, nämlich mit Bourbon als Tenniscoach, wo er eben entschließt, dass er noch länger bei der Direktei Mori bleiben will und dass er nicht aufhört als Kellner. Hättet ihr den gern hier in diesem Fall gesehen, vielleicht direkt nach dem Mystery Train? Nee. Dann ist der Abstieg ja noch tiefer, denn der Kirschblütenfall mit Jody ist schon ein bisschen noch höher, auch wegen der Verkleidung eben, und der Bourbon-Fall ist halt ein, naja, 0815-Fall mit einer kleinen Wendung, die man auch in einem Kasten hätte beschreiben können. Also so viel ist da ja tatsächlich nicht passiert. Ja, als Wermut-Fanboy muss ich auch sagen, da finde ich die Auswahl von dem Fall dann doch besser mit den Kirschblüten. In dem Fall mit dem Tenniscoach ist sie in der Badewanne. Wenn du uns so überzeugen willst, oder? Ja gut, dann hätte man den auch noch mit reinpacken können, das wäre auch okay gewesen. Ja, er ist schon überredet. Oder zumindest das Bild noch mit rein, ne? Das Bild ist ja drin in der Sonderakte, aber halt nur bis zum Hals. Der Rest des Pants wurde abgeschnitten. Frechheit. Ich muss aber die Worte von Johannes aufgreifen tatsächlich. Er sagte ja, die Einleitung für die Einleitung, ne? Und so sehe ich das tatsächlich genauso, ne? Also der erste Fall ist tatsächlich der schwächste, aber er dient halt als Einleitung für die anderen Einleitungen für den Mystery Train, und dafür macht er seinen Job gut. Und auch der fünfte Fall macht auch dahingehend seinen Job gut, als in der Hinsicht, dass er ja eine schwere Bürde hatte, erst jetzt noch irgendwie noch besser, noch spannender zu werden, was ja kaum noch möglich war, als der Mystery Train, zumindest nicht sofort danach. Also dafür war das völlig in Ordnung. Und zu Kaito Kid möchte ich nochmal sagen, ich verstehe, wenn man sagt, das war ziemlich billig, ne? Also hier, ne? Ach ja, ich nehme einfach Kaito Kid, der verkleidet sich und dann hahaha, ist die Sache geritzt, denn dann kann er einfach wegfliegen. Toll. Ja, aber man, also es ist auch das erste Mal, dass er das ja so getan hat. Auch ja, das letzte Mal, dass ich muss nach wie vor aber sagen, dass das so eine Art Twist gegeben hat, den ich wirklich niemals hätte vorhersehen können und mir gerade deshalb, und es mir gerade deshalb auch so gut gefallen hat. Weil das einfach so ein ungeahnter Twist ist auch. Das Ding ist einfach, das Crossover mit Magic Kaito und Kaito Kid macht Gosho Aoyama ja unfassbar viele Probleme. Das sagt er ja auch selbst. Er hat da in beiden Manga-Geschichten, die er hat, Probleme durch dieses Crossover, weil Conan mit seiner Logik die Geschichte von Magic Kaito vergiftet und Magic Kaito mit der Magie in Conan und der allgemeinen Übertriebenheit von Phantomdieben in der Welt von Conan auch nicht unbedingt so sehr passt. Mhm. Deswegen finde ich es fast schon erstaunlich, dass obwohl Gosho Aoyama das ja auch mehrmals gesagt hat, dass ihm das ordentlich Probleme machen, dass Conan wirklich, er hat ja wirklich die Worte Conan vergiftet die Story von Magic Kaito gesagt, dass er das hier nochmal mehr vermischt und nicht einfach nur bei den üblichen Crossovern bleibt, sondern sogar Kid in der Haupthandlung auftreten lässt. Aber dann weißt du auch, warum er es getan hat. Er hatte keine bessere Idee. Nee, ich weiß, warum er es getan hat. Er fand es cool. Was ja seine. Ja, gut. Was ja, ich ja auch, aber. Was hier ja quasi versprochen wird, so ein bisschen am Ende, ist, dass Kid jetzt mehr in die Haupthandlung integriert wird von Conan. Ja. Wo Gosho Aoyama aber sofort zurückrudern musste. Ja. Das Feedback und so, das zeigt einfach, das war nicht die beste Idee. Auch wenn es natürlich als Twist. Es war als Twist cool. Im ersten Unglaublich, Moment. Unglaublich, ja. Gebe ich zu. Es war ja auch nicht. Es kam ja auch nicht aus dem Nichts. Es wurde ja im Fall aufgebaut. Mit Kid am Anfang, mit Sonoko, die das erwähnen und alles. Also du meinst, er hebelt quasi die Conan-Logik aus, ne? So ein bisschen. Ja, zu einem gewissen Grad tut er das hier am Ende. Ja. Und das ist so ein bisschen. Es ist natürlich cool. Narrativ gesehen finde ich aber trotzdem nicht sonderlich schön. Insgesamt. Ich denke, viele Fans wollten halt einfach auch die Konfrontation zwischen Bourbon und Cherry sehen und nicht halt irgendwie ein Kaito Kid, der da quasi an ihrer Stelle das Ganze kaputt macht. Denn es gab ja keine Konfrontation. Bourbon ist ja quasi entlarvt worden, ohne dass irgendwas hätte passieren können für das Team Shinichi, außer dass halt Kaito Kid stirbt. Aber selbst wenn das passiert wäre, wäre ja nichts Dramatisches passiert. Denn Sherry wäre noch am Leben, Conan wäre am Leben, Okia am Leben. Also hätte ja eigentlich nichts passieren können in der Hinsicht. Und man hätte sich natürlich gewünscht, dass wirklich Sherry sich der Angst stellt und das tut, was sie natürlich nicht getan hätte wahrscheinlich. Aber ja, das mit Kaito Kid zu lösen, ist schon ein bisschen billig vielleicht. Ja. Es ist ja trotzdem eine Konfrontation zwischen Sherry und Bourbon, weil es sind ja ihre Worte quasi. Kid spricht ja nur nach, was Halbera ihm vorsagt. Und Halbera ist ja auch tatsächlich nur zwei Räume entfernt. Also in dem Sinne, das Ding ist halt, lustigerweise, wäre alles in Ordnung, also wirklich alles in Ordnung gewesen, wenn alles so wäre, wie es ist, außer, dass wirklich Sherry vor Bourbon gesprochen hätte und nicht er, wäre dann alles okay? Wie hätte sie sich denn gerettet am Ende? Das ist ja auch die große Frage dann. Wäre vielleicht von der Brücke gesprungen oder sowas. Ja, aber das überlebst du nicht. Die Schlucht war ja, so tief. Aber gut, keine Ahnung. Ich meine, wenn man dann Kaito Kid auftreten lässt. Naja, gut, Kid hätte sie gerettet. Ja, hat man halt wieder Kid als. Ich meine, das kommt ja auch vom Luftschiff oder von wo auch immer. Aber das Ding ist halt, das habe ich auch schon mal angesprochen. Der Plan von Conan, wie hätte der denn ausgesehen, wenn Kid nicht zufällig jetzt auch im Mystery Train gewesen wäre? Oder wenn Conan es nicht geschafft hätte, ihn herauszufinden, als wäre er verkleidet wäre? Was wäre denn dann der Plan gewesen? Ja, ich würde sagen, wir machen abseits der Kaito Kid-Thematik, die wir auch in einem anderen Podcast, ich glaube zu Band 78 schon mal groß thematisiert hatten und sonst ansonsten auch bei uns im Conan-Forum könnt ihr das rege diskutieren. Machen wir weiter mit der nächsten Akte, wo noch Akte 1 drüber steht, aber es ist die Akte 2. Die außenstehende Schwester mit dem Liebesromanautor und den Fall, oder die Akte, wo nur ein Fall drin ist, wird uns jetzt Lasse vorstellen. Genau. Übrigens, die außenstehende Schwester, warum auch immer die Akte so heißt, wenn man im Band doch auch die richtige Übersetzung drin hat, Vermutlich wollte man das einfach nur ein bisschen abkürzen, weil diese Formulierung kleine Schwester außerhalb des Territoriums ja schon ein bisschen lang ist, aber trotzdem die außenstehende Schwester fand ich irgendwie ein bisschen komisch. Jedenfalls, kurz nach dem Fall um die Rote Frau, der ja auch in der vorigen Sonderakte kurz angesprochen wird, wo Colin ein Foto von einem Mädchen auf Masumis Handy gesehen hat, was Masumi ziemlich ähnlich sieht, was aber jünger ist als sie, ist er mit Ran, Sonoko und Masumi auf den Weg von der Schule nach Hause, wo sie auch nochmal auf die Familiensituation von Masumi so ein bisschen zu sprechen kommen. Denn Masumi will sich heute mit ihrem mittleren Bruder treffen. Also sie hat einen großen Bruder und sie hat zwei große Brüder und der jüngere davon, mit dem will sie sich heute treffen. Aber Sonoko und Ran wollen mit Masumi zu ihrem Hotel gehen, wo sie aktuell wohnen. Deswegen sagt Masumi ihr Treffen mit ihrem Bruder ab, sagt dabei aber, dass sie außer ihrem Bruder hier keine Familie und keine kleineren Brüder oder Schwestern hat, was Con natürlich verwundert, weil eben dieses jüngere Mädchen auf dem Foto gesehen hat mit Masumi, die ja offensichtlich die jünger war, aber Masumi sagt, sie hat keine kleine Schwester. Und das verwirrt Conan. Dann begeben sie sich zu Masumis Hotel, wo sie im Gang auch auf verschiedene Redakteure treffen von verschiedenen Verlagen, die auf einen Liebesromanautor warten, der im selben Hotel wohnt wie Masumi, den sie auch tatsächlich treffen, Keigo Hiura. Und mit dem beschäftigen sie sich aber erstmal nicht mehr weiter, wir als Leser schon, denn wir sehen, wie er seine Manuskripte verteilt, denn er bittet die drei Redakteure von drei verschiedenen Verlagen rein und tischt ihnen quasi ein riesiges Buffet auf und sagt, ja, wer von ihnen das meiste essen kann, dem gebe ich in der Reihenfolge meine Manuskripte, was auch irgendwie keine gute Art ist, für die Verlage auch Geschäfte zu machen, aber okay. Währenddessen nimmt er ein Bad im selben Zimmer, hat er ein Badezimmer und da geht er ins Bad und in ein Bad und sagt, ja, passen Sie aber auf, dass ich da nicht rausgehe, sonst könnte ich noch irgendwas Böses tun. Ja. Unterdessen erwähnen die drei Redakteure, die gerade ordentlich was verputzt haben in der Zwischenzeit, dass der Autor ja eine junge Assistentin hat, die ein Stockwerk unter ihnen wohnt, die sich aber heute noch nicht gezeigt hat aus irgendeinem Grund, vermutlich wegen Klatschzeitschriften und weil sie nicht will, dass die Öffentlichkeit sie in das Zimmer gehen sieht von dem Autoren, was irgendwie auch komisch ist, weil sie ist seine Assistentin und dann, naja gut. Auf jeden Fall verabschieden sich Ran, Sonoko und Conan erstmal von Masumi, wollen nach Hause gehen, als sie plötzlich auf dem Gang einen Schrei hören. Sofort stürmen sie zum Zimmer und finden die Assistentin von dem Autoren tot und Masumi und Conan nach einem weiteren Treffen mit dem Autoren stellen ziemlich schnell fest, dass der Autor vermutlich der Täter ist. Viel wichtiger ist aber eigentlich an diesem Fall, dass Conan auf dem Gang tatsächlich die kleine Schwester außerhalb des Territoriums, wie Masumi sie später vor Conan nennt, trifft und am Ende versucht er auch, das Zimmer zu verwanzen. Was ihm aber nicht gelingt, weil die kleine Schwester seine Wanze fachgerecht mit einem Schraubenschlüssel zerstört und ihm dabei einen Hörsturz bereitet. Oder auch nicht. Und damit endet diese Akte tatsächlich auch schon. Wir haben noch eine Sonderakte, in dem nochmal darauf hingewiesen wird, dass in diesem Gespräch während der Teerunde Masumi ja sagt, andeutet, dass sie Conan vor langer Zeit schon mal getroffen hat. Was natürlich aber nicht sein kann, weil Conan gibt es seit nicht mal einem Jahr. Was könnte da wohl dahinter stecken? Dann wird noch darauf eingegangen, wie Conan Haibara später nach diesem Begriff die kleine Schwester außerhalb des Territoriums fragt. Und scheinbar die Sonderakte in dem Text impliziert hier, dass Conan Haibara gefragt hat, weil er vermutet, dass es mit der schwarzen Organisation im Zusammenhang steht. Was ich jetzt eigentlich in der Situation nicht daraus gelesen hätte, dass Conan sie deswegen gefragt hat, sondern einfach nur, weil er mit dem Begriff nichts anfangen kann. Aber okay, die Verbindung wird hier kurz gezogen. Und dann wird uns das kleine Mädchen nochmal vorgestellt und Elena Miano wird nochmal vorgestellt, denn auf den nächsten beiden Seiten wird der Fall in vier Kästen ein Fall vorgestellt, nämlich aus Band 84 der Fall aus der Teeparty im Krankenhaus mit Toru Amuro, wo unter anderem darauf eingegangen wird, dass er danach Kusuda Rikumichi fragt, den wir ja aus Band 58 noch kennen, beziehungsweise 57, der Fall mit dem falschen Patienten im ganzen Wirrwarr um Kier. Und ich muss sagen, ich finde diese Akte vollkommen deplatziert in diesem Sonderband, auch wenn die kleine Schwester außerhalb des Territoriums und Masumi als Schwester von Shuichi Akai für den Hauptplot in einer gewissen Weise relevant ist. Das kann man nicht mehr bestreiten, auch Wenn man die anderen Bände schon kennt, die in Deutschland rausgekommen sind. Aber was sie jetzt in diesem Zusammenhang auch nur mit diesem einen Fall, der irgendwie so plötzlich dazwischen geklatscht ist, warum die jetzt hier in dieser Sammlung mit drin ist, verstehe ich nicht. Und ich finde das total unpassend. Auch wenn der Fall ganz okay ist und die kleine Schwester aus des Territoriums ist cool, aber es ist einfach deplatziert. Ja, ich muss auch sagen, also es ist ja die Special Black Edition. Ja, und was das mit genau Black zu tun hat, weiß ich nicht. Ich kann aber verstehen, dass man vielleicht mal ein bisschen was anderes reinbringen will als diese dauerhafte Bourbon-Thematik. Okay, es geht in der Haupthandlung eigentlich nur um Bourbon in der Zeit von Detective Conan, aber dass man vielleicht mal ein bisschen Abwechslung hat. Und ich fand das eigentlich ja relativ erfrischend. Okay, der Fall ist nicht gut, aber man hat wenigstens mal ein bisschen was anderes, was Auflockernderes. Sonst hätte man jetzt direkt weitergemacht mit ja, der scharlachroten Enthüllung oder wie auch immer das heißt, Wahrheit in Scharlachrot. Und da hat man hier wenigstens so einen kleinen, ja, Zwischenpart nochmal. Aber ich kann es nachvollziehen, dass es nicht gut ist. Ich würde sogar noch, also wenn ich was dazu sagen darf, würde sogar noch besser einstufen. Allerdings halt, wie halt die Thematik stimmt halt nicht. So, der Fall ist gut, aber die Thematik stimmt nicht. Und das macht den halt hier, wirkt er halt dann doch deplatziert. Mhm. Ja, also ich finde den Fall eigentlich auch eher so Mittelmaß, aber da drinnen sind halt wirklich, da fallen ja interessante Worte, wirklich sehr interessante Worte, aber ja, Special Black Edition, weiß ich nicht. Also ich persönlich hätte den Fall komplett rausgeschmissen und einfach den Fall, den sie auf zwei Seiten aufgedröselt haben, mit Bourbon im Zentralkrankenhaus und Kusuda Rigomichi in der Teeparty, hätte ich dann einfach noch dazu genommen. Weil der Fall ist wichtig, kommt sogar direkt vor dem Fall, der danach halt auch im Sonderband kommt, mit der Lehrerin und der scharlachroten Wahrheit. Gehört ja quasi zum Setup davon dazu, weil er hier Bourbon was Wichtiges lernt. Und ich finde, der hat thematisch einfach wesentlich besser in den gesamten Sonderband reingepasst als das hier. Und dann hätte ich quasi, also ich hätte die erste Akte so gemacht. Die erste Akte endet nach dem Mystery Train, das ist dann versus Bourbon. Und die zweite Akte beginnt dann mit dem Kirschblütenfall, also Akte 2, eine Wahrheit in Scharlachrot, dann mit dem Kirschblütenfall, weil Bourbon da ja was über die Patienten von damals erfährt und um die Umstände im Zentralkrankenhaus, das hört er ja mit der Wanze mit, das erfährt er da. Dann die Teeparty, wo er noch mehr erfährt und dann die anderen beiden Fälle, die jetzt hier auch noch drin sind. Und wie hättest du die Akte genannt? Versus? Nee, eine Wahrheit in Scharlachrot. Ach so, okay. Ja. Akte 1 versus Bourbon, was dann eben vier Fälle sind, also die drei Aufbaufälle in der Mystery Train und dann eine Wahl in Scharlachrot, was dann auch drei Aufbaufälle sind, eben die Kirschblütenschau, Teeparty und die Lehrerin und dann eben die fünf Kapitel, eine Wahl, die scharlachroten Kapitel. Es ist eigentlich sogar viel besser, wenn man das jetzt so betrachtet, aber das hatte ich mir tatsächlich auch gedacht, als ich dann die Sonderakte gelesen habe, dass ich diese Aufteilung auch so gemacht hätte. Deswegen verwundert es mich auch. Bietet sich thematisch, also ich meine, dieser, dass man die Teeparty nicht reingenommen hat, das ist ja in Band 84, ist das ja ein Block und dann in Band 85 nochmal der eine Block, dass man den hier nicht zusammen komplett übernommen hat und stattdessen hier irgendwie die kleine Schwester außerhalb des Territoriums noch irgendwie mit rein tut, wo man ihr Setup noch auf eine Seite, auf diese Intro-Seite dann komplett nochmal abdruckt aus dem Fall der roten Frau, weil man das hier noch irgendwie mit reinpressen will, also weiß ich ja, nicht. Nee. Ja. Pack die Teeparty rein. Das macht einfach nicht mehr Sinn. Ja, aber jetzt, wo du das so alles so aufdröselst, da frage ich mich ja wirklich, was haben die sich dabei gedacht? Also, die wollten scheinbar wirklich die kleine Schwester irgendwie noch mit rein. Den Fanservice zu bedienen? Ich weiß oder? Nicht. Vielleicht wissen die mehr als wir. Haben von Goshu Aoyama exklusive Informationen, dass sie zur Schwarzorganisation gehört. Ja, es macht einfach auf keiner Ebene Sinn. Sagen wir es so einfach, wie es ist. Das macht einfach keinen Sinn. Was gut ist, ist, dass es nur drei Kapitel sind, die hier irgendwie drin sind. Und das kann man deswegen vielleicht großzügig ignorieren. Ja, gut. Dann verdrängen wir das schnell und machen weiter mit der Akte 3, wo jetzt auch endlich mal Akte 3 drüber steht. Nämlich mit der Wahrheit in Scharlachrot, die hier sehr, sehr kurz ausfällt tatsächlich. Die zwei Fälle, die dazugehören, werde ich euch jetzt kurz vorstellen. Das ist einmal der Fall mit der Kollegin oder Bekannten von Jody, der Grundschullehrerin von der Heido-Grundschule, die eben ermordet wird sie ja nicht, sie wird ja nur geschlagen, versucht zu ermorden. zu Hause oder auf der Schule. Und dann wird sie in einem Park eine Treppe runtergeworfen, was Bourbon und Wermut zufällig mitbekommen. Die Polizei ermittelt und Camel und Camel heißt er, ja. Und Jody werden auch mit reingezogen, Conan natürlich auch. Genau. Da gibt's dann die Verdächtigen, die den Mord, oder es ist ja kein Mord, den versuchten Mord begangen haben könnten. Das sind zwei Eltern von Schülern oder Erziehungsberechtigte, wie es hier heißt. Und verdächtig ist auch Camel bzw. Jody, weil sie kürzlich noch mit der Lehrerin telefoniert haben. Und eben Bourbon, der das Ganze mitbekommen hat. Genau, dann ermitteln sie dort. Dabei macht sich Bourbon sehr stark lustig über das FBI, das ja auch tatsächlich nicht gut aussieht, denn Jody und Camel sind ja nicht die hellsten Leuchten auf dem Kronleuchter, um es so zu sagen. Ja, da lässt dann Bourbon auch ein paar sehr interessante Sachen fallen, unter anderem, dass das FBI aus seinem Japan verschwinden sollen. Und dann, ja, der eigentliche Fall ist vollkommen irrelevant, um es so zu sagen. Ja, es genau. Es geht darum, das ist wirklich ein Fall, der sich darauf bezieht, wie Blumen auf ein Testbogen gemalt werden und wie das Benotungssystem funktioniert. Was auch so irgendwie so, dass das die FBI-Agenten nicht rausfinden können. Na gut, sie waren, man muss dazu sagen, Jody und vor allem Camel waren halt super dadurch abgelenkt, dass sie halt hasserfüllt auf Bourbon gestarrt haben, weil er Akai umgebracht hat, weil er von der Organisation die Akai umgebracht hat. Sind ja beide wirklich super wütend im Hintergrund dieses Falls. Ja, genau. Halten sich immer gegenseitig zurück, dass sie ja nicht zu wütend werden auf Bourbon. Ja, und der ganze Fall endet damit, dass ein Anruf aus dem Krankenhaus kommt, dass es der Lehrerin doch nicht so gut gehen soll. Die fahren dann dorthin und vor dem Krankenhaus fängt dann Bourbon Camel gerade noch so ab und durch eine Verkleidung von Wermut kommt dann eine brisante Information ans Tageslicht, die nicht ans Tageslicht hätte kommen dürfen, zumindest nicht ans Tageslicht der Organisation. Mhm. Und dadurch entfacht sich dann die ganze ja, scharlachrote Rückkehr, die im zweiten Fall entfacht wird. Auch ein sehr schöner Übergang zwischen dem ersten Fall und dem zweiten Fall. Fand ich damals im Manga auch schon sehr schön. Ja, genau. Und zwar geht es dann darum, dass ein altbekannter FBI-Agent zurückkommt. Ja, insgesamt geht es darum, also Bourbon fährt zu Subaru Okiya, da er vermutet, dass es sich bei Subaru Okiya um Shuichi Akai handelt und spricht dann mit ihm den ganzen Fall durch, wie Shuichi Akai damals vermeintlich seinen Tod vorgetäuscht haben könnte. Ja, und währenddessen sind Jody und Camel auf dem Raya Bergpass, wo Shuichi Akai damals von Kir vermeintlich erschossen wurde, unterwegs und ermitteln auch oder denken so ein bisschen darüber nach, was denn passiert sein könnte, werden währenddessen von der Organisation verfolgt, von irgendwelchen 0815 Agenten der Organisation, die sie halt als Geisel nehmen wollen, damit Subaru Okiya ein bisschen gesprächiger ist, was aber nicht so ganz funktioniert. Denn während der Verfolgungsjagd taucht dann plötzlich Shuichi Akai hinten im Wagen auf, wo ihn niemand vermutet hätte. Und ja, hängt die ganzen Verfolger ab. Unterdessen schafft es Bourbon nicht, Subaru Okiya sozusagen als Shuichi Akai zu enttarnen. Er vermutet halt, dass er einen Stimmenverzerrer unter der Jacke hat und so weiter und so fort, was alles nicht der Wahrheit entspricht. Ja, und dann kommt es noch zu einem sehr interessanten Telefonat zwischen Shuichi Akai und Bourbon, wo es um eine alte Verbindung geht aus der Vergangenheit und dass man nicht gegeneinander spielen sollte. Was denn jetzt diese alte Vergangenheit ist, das wird dann erst in späteren Fällen angerissen. Das weiß man als Leser des Manga-Originals schon ein bisschen. Ansonsten war es das auch. Und wichtige Essenz ist natürlich auch am Ende, dass Bourbon ja, auf der Seite der Guten steht. Das dürfte ja noch soweit bekannt sein. Und dass jetzt auch das FBI von Subaru Okiyas Identität weiß. Bisschen störend in diesem Fall war tatsächlich eine Sonderakte, die hier noch abgedruckt war, die hier nicht hingehört. Die Sonderakte 4, die wir ja schon vorher gesehen hatten, mitten auf der bei der Verfolgungsjagd auf dem Raya Bergpass, taucht dann plötzlich eine Sonderakte auf, die man als Leser überspringen sollte, im besten Fall. Ja, dafür haben wir aber am Ende noch die Sonderakte 5, wo noch ein paar Fälle angerissen werden, die ja, auftauchen, auch die halt nach dem letzten Fall noch passieren, die sozusagen schon den Ausblick geben auf den auf Special Black Edition Part 4, wenn es sie dann irgendwann mal geben sollte, noch ist nichts bekannt. Und Rei Furuya wird auch nochmal vorgestellt und Rum auch, der sozusagen den Abschluss bildet in diesem Band, ja, wo ja Subaru Okia die Mail von Kir hochhält, wo die drei Buchstaben drin stehen, R-U-M, und damit wahrscheinlich auf das Organisationsmitglied Rum anspielt. Genau. Und dann ist der Band auch schon durch. Also ich fand mit am schönsten die Sache, als sich als Furman ja zu Conan sagte, du irrst dich wohl in mir, ne, so ungefähr. Und Conan erst ganz verzweifelt war, wie er reagieren soll. Und ob jetzt, wenn er sich ihm öffnet, ob dann der ganze Plan auffliegen könnte, den er damals noch zu Akai und Kia-Zeiten eingefädelt hatte. Das fand ich sehr schön, nochmal gelesen zu haben. Und das passt auch alles hier rein, im Gegensatz zum Fall zur Akte davor. Und auch sehr schön natürlich, als dann Bourbon zu unserem Akai nach Hause, quasi nach Hause kommt. Ja, sehr schön, sehr interessant. Also ich muss sagen, mir hat das, mir hat diese Konstellation, der Epilog, beziehungsweise das Scharlachrot, die Akte des Scharlachrot, das hat mir gut gefallen. Zumal, wenn wir uns das in Erinnerung rufen, diese ganzen Fälle, der Fall um Shuichi Akais Tod, ja, das ist ja schon vor langer Zeit quasi geschehen, ja, und dass wir da endlich die Auflösung hatten, also als ich das damals gelesen habe, weiß ich noch, da war ich richtig neugierig, da hat man immer, keine Ahnung, da konnte ich den Band nicht aus der Hand legen, und hier ist es dann wieder so ähnlich gewesen, also wenn man sich das nochmal anguckt und die Spannung, die da aufgebaut wird, also ein Spannungsbogen, der ist, denke ich mal, wird wohl jeder zustimmen, ohne zu fragen, da in diesem scharlachroten, als einmal mit dem Auftakt und dann mit dieser Konfrontation zwischen Bourbon und Akai, das ist auf jeden Fall, keine Ahnung, also ich konnte auch jetzt hier, als ich den Part 3 gelesen habe, nicht mehr aufhören, dann da wegzulegen, irgendwie zu sagen, gut, jetzt mache ich was anderes, und dann habe ich dann in einem Rutsch durchgelesen, und ich weiß nicht, das spricht ja für sich, für den Fall, finde ich, und wie sich das dann alles gelöst haben, das hatte mich damals auch beim Lesen überrascht, und das ist natürlich auch ein neben dem Mystery Train, finde ich, mit der hochkarätigste Fall, der hier abgedruckt worden ist. Also fand ich wirklich, zum Abschluss fand ich den auf jeden Fall nochmal bombastisch, muss ich so sagen. Ich finde den Fall auch jetzt beim erneuten Lesen, das ganze Setup, finde ich alles super. Ist auch toll. Ich finde auch toll, wie Jody mal wieder glänzen kann und die, quasi ja, den Trick hinter Akais gefakten Tod quasi ermittelt und wie sie halt auch auf Details achtet, wie zum Beispiel, wo Conan mal irgendwie nervös oder so reagiert hat, eben im Kirschblütenfall zum Beispiel oder bei anderen Gelegenheiten. Das war sehr schön alles. Das Problem ist für mich immer noch die Enthüllung von Toru Amore als Doppelagent der japanischen Sicherheitspolizei. Weil ich finde, auch wenn das jetzt quasi das Finale ist, was seine Story so ein bisschen abschließt in einem gewissen Sinne, finde ich doch, dass es ein bisschen zu viel Momentum gekillt hat innerhalb der Serie. Weil er war ja wirklich gerade, er war ja teilweise auch auf Connens Identität, hatte man das Gefühl, auf der Spur. Und eben bei Akai war er eben auch sehr weit. Und dass man jetzt quasi all diese Spannung, auch für die nächsten Fälle, komplett dadurch abgebaut hat, mit einem Handstreich, hat man das quasi... wenn man ihn umgebracht hätte, hätte man diesen gesamten Handlungsstrang noch mehr entschärfen können, als wie es ihm jetzt getan wurde. Und ja, das ist halt so ein bisschen bitter, ne? Also ich finde das ein Fehler. Ich fand das ein Fehler und ich finde das auch immer noch ein Fehler. Das macht natürlich den Fall jetzt nicht unbedingt schlechter, weil, wie gesagt, die fünf Scharlachrot-Kapitel, das ist alles spannend. Das ist auch toll alles. Und das ist auch cool mit der Verfolgungsjagd und das Rededuell und Akai, der Reifen wegschießt und Bourbon, der so ein bisschen in die Enge gedrängt wird und Con, der im Hintergrund alle Fäden zieht. Ich denke, es geht uns allen gleich, dass wir halt Bourbon als Gegner mal wieder haben wollten und nicht als Guten. Als ich das erfahren hatte damals, da war ich auch sehr stutzig und musste erstmal das wirklich einige Stunden ruhen lassen, um damit sozusagen einigermaßen klarzukommen. Jetzt beim Lesen ist es vollkommen okay, finde ich. Ist natürlich trotzdem nicht gut, aber... Na, wir haben ihn ja jetzt auch quasi als Guten ein paar Mal gehabt, auch schon wieder im deutschen Manga. Er ist ja mal wieder vorgekommen, auch unter anderem in Band 90, wo er ja auch gezeigt hat, dass obwohl er jetzt ein Guter ist, er trotzdem immer noch auf der Jagd ist, so ein bisschen nach Shuichi Akai. Und dass das jetzt nicht unbedingt alles gelöst ist, so wie man das gedacht hätte, dass sie jetzt Verbündete sind. Von daher, ich glaube, man hat so ein bisschen seinen Frieden damit gemacht. Aber man muss aber auch sagen, dass dieses Duo, das, wie du ja sagtest, hat er ja nicht gekillt. So, er hat es ja, er hat es entschärft, ja. Aber Bourbon und Okja, dieses, dieser Kampf und sowas und diese Gegenparts, die existieren ja immer noch weiterhin. Deswegen finde ich das nicht so dramatisch. Zumal in Japan ist ja dieses, sind ja diese zwei Charaktere nochmal deutlich beliebter als hier in Deutschland. Deswegen, weiß nicht, ob er sich da so ärgert und sagt, ja, oh, das war jetzt aber vielleicht doch ein Fehler, aber nee. Der wird schon sagen, so, oder vielleicht hat er ja auch noch einen größeren Plan, den er uns dann jetzt in, wie viele Jahre müsste es noch sein, 4 Jahren dann enthüllt. nee, Gosho Aoyama bereut das garantiert nicht. Das war ja von Anfang an, er wollte ja von Anfang an seine Rivalität wie in Gundam haben, irgendwie zwischen Amuro Ray und Char Aznable, dem roten Kometen, was ja auch die Synchronsprecher sind von den beiden. Und deswegen heißt Toru Amuya auch wie Toru Furuya und Amuro Ray seine Rollen aus Gundam. Das sind ja sowohl Ray Furuya als auch Toru Amuro sind ja eine Namenskombination davon. Und Shuichi Akai ist ja auch nur der rote Komet Akai Susei und Shuichi Ikeda, der Synchronsprecher, die Namen kombiniert. Also das wollte er schon. Er bereut das auch garantiert nicht, weil gerade mit Film 20 ja das Merchandise für Akai und Amuro durch die Decke gegangen sind in Japan. Ja, sie können sich jetzt schön passiv-aggressiv belauern und sich sarkastische Sprüche um die Ohren hauen und wir als Leser müssen uns nicht befürchten, dass sie sich im nächsten Moment erschießen können, weil wir wissen, dass sie irgendwie am Ende sich doch auf derselben Seite befinden. Mhm. Ich finde so eine Dynamik ja auch gut. Die Art und Weise, wie Gosho Aoyama das in seinen Manga gebracht hat, mit einem 7 Jahre langen Arc, wo der Böse sich doch nicht als Böse entpuppt, auf so eine Weise, ja gut, es ist jetzt eben so. Ich kann jetzt damit besser leben, auch wenn es mag vielleicht jetzt nicht gerade sich so angehört haben in den letzten 10 Minuten, aber wie Philipp hat, du hast das schon richtig gesagt, Philipp, jetzt so beim Lesen ist das schon wesentlich weniger schlimm als damals, als es noch ganz aktuell war. Wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Es ist vielleicht kein guter Abschluss des Bands, da hast du natürlich auch recht, aber ich finde, das ist einfach die logische Schlussfolgerung, dass man diesen Fall auch noch mit reinbringt, denn sonst wäre das schon ein bisschen unvollständig gewesen und ich finde, auf jeden Fall. Das schließt die ganze Bourbon-Thematik jetzt auch endgültig ab und mit diesem Rum-Hinweis kann man sich im Sonderband 4, der dann irgendwann hoffentlich kommt, auch tatsächlich komplett auf die Rum-Verdächtigen konzentrieren und das gefällt mir dann auch sehr gut, um schon mal zur Abschlussbewertung zu kommen, denn... Ja, wenn's nicht noch diesen scharlachroten Epilog gegeben hätte, wo quasi Bourbon so ein bisschen abgehandelt wird im Hintergrund und dann schon mal das Neue aufgebaut wird, dann wäre das so ein bisschen ein unrunderer Abschluss, das stimmt schon, aber jetzt kann man sich auf diesen Cliffhanger quasi konzentrieren. Ja, also ich muss sagen, die Special Black Edition 1 ist ja immer noch so ein gewisser Sonderfall jetzt hier, wo ja sehr viel sehr schnell abgehandelt wurde. Wir hatten in Special Black Edition Part 2 oder Part 2 dann ja die ganzen Verdächtigen vorgestellt, die halt Bourbon sein könnten. Jetzt haben wir in Special Black Edition Part 3 die Enthüllung sozusagen bis zur nochmaligen Enthüllung sozusagen und der anschließenden Rückkehr Shuichi Akais. Also es ist wirklich ein Komplettpaket sozusagen, wenn man Band 2 und Band 3 zusammenliest, hat man alles, was sozusagen den ganzen Bourbon-Arc ausmacht. Ja klar, paar positivere Fälle, paar schlechtere Fälle sozusagen. Aber es muss ja auch was zum Nachdenken geben, finde ich. Vielleicht da den Fall mit der kleinen Schwester. Ja, ist nicht der beste Fall. Aber so insgesamt kann ich den Band nur weiterempfehlen. Man sollte vorher allerdings vielleicht den zweiten Band tatsächlich auch gelesen haben. Den ersten braucht man vielleicht nicht unbedingt, aber den zweiten dann eher, um das hier alles zu verstehen. Ja, ich kann eigentlich nur die volle Punktzahl geben, 5 von 5, keine Ahnung, Zügen. Ich muss den empfehlen, also wer den nicht gelesen hat, sollte ihn lesen und kaufen. Ja, was soll man anderes sagen? Das ist quasi mein einziges Problem mit den 3 Sonderbänden. Während der erste wirklich, wie du schon sagtest, sehr viel, sehr schnell abhandeln kann. Und auch, also er ist gut, finde ich. Ich mag den ersten sehr. Der zweite und dritte sind halt ein Thema, ne? Also 2 riesige Sonderbände mit einem Thema ist halt schon sehr in die Länge gezogen, gerade wenn man den ersten kennt, der ja sehr viel und sehr kompakt behandeln kann. Das heißt aber natürlich nicht, dass die anderen beiden, also Part 2 und Part 3, schlecht sind. Ich finde die auch sehr gut. Und ja, eigentlich muss ich ja auch zugeben, dass 5 von 5 gerechtfertigt ist. Aber die Dynamik fehlt. Ja, wenn sie das so gemacht hätten wie mit Band 1, also quasi nur die Highlights, dann hätte man im Prinzip aus Special Black 2 den Kaufhausfall mit den roten T-Shirts und das Nocturne Detektive und dann auch den Mystery Train und die Charlotte-Rot-Rückkehr. Und das wäre dann ein Band, ja, quasi. Ja, ich kein dicker, aber ein Band. Ja. Was ja dann eben auch so eine Highlight-Sammlung wäre wie der erste, aber dann wäre man halt auch schon durch, ne? Mit einer ziemlich großen Teil der Handlung. Weil es ja eben nach dem Tod von Shuichi Akai auch schon halt, es wurde halt langsamer insgesamt. Da wurde Tempo rausgenommen, es wurde viel mehr auf Nebenhandlungen eingegangen. Wir hatten ja auch London unter anderem dazwischen, was hier eben nur so mal kurz als extra erwähnt wurde. Und eine Special Black Edition in demselben Stil wie Band 1 mit diesem Tempo, das wäre... Würde es auch nicht mehr geben. Also, nee, das ist auch nicht, pra- auch das nicht, ist nicht praktikabel. Nee. Ich glaube, sie bereuen es im Nachhinein, dass sie Band 1 so schnell gemacht das haben. Das glaube ich auch. Denn Band 4 wird garantiert wieder die Rumverdächtigen sein, kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen, dass das so passieren wird. Und ja, jetzt nochmal Band 1 zu splitten oder so, kann man nicht mehr machen, aber man hätte es vielleicht tun sollen. Die hauen ja in Japan auch irgendwie Heiji und Kazuha und Dead or Alive Selection, drei Special Romance Editions inzwischen schon. Hauen sie ja so viel raus. Ich glaube, im Nachhinein hätten sie sich gewünscht, dass man wirklich aus der ersten Hälfte von Con bis Band 58, also da hätte man auch so viel, also da hätte man ja im Prinzip bestimmt drei Special Black Editions draus machen können. Man hätte deutlich mehr Geld verdienen können, ja, tatsächlich. Ja. Aber das ist für uns Leser ja bei der Lektüre von Special Black Edition Part 3 nicht erheblich. Ich spreche auch eine vollständige Kaufempfehlung. Man macht nichts falsch beim Lesen insgesamt. Und natürlich vor Special Black 2 vielleicht lesen, vielleicht kaufen wir sie sich auch zusammen, wenn man jetzt vielleicht darauf gewartet hat. Ich warte erst darauf, wie Special Black 3 wird. Ja, kann man sich beide zusammen kaufen, ist absolute Kaufempfehlung auch von mir. Ja, also dem würde ich mich ja auch anschließen. Ich muss sogar sagen, ich mag das, dass es so strukturiert ist, dass hier ein klarer Aufbau zu erkennen ist. Das hat mir gefällt mir eigentlich ganz gut, so dass auch Part 2 auf Part 3 aufbaut. Das mag ich. Und dann auch innerhalb dieser Bände, dass es so strukturiert ist, da ist der erste Verdächtige, der zweite Verdächtige, der dritte Verdächtige und hier dann auch, ja, dann geht es jetzt langsam los mit dem Mystery-Train-Fall und jetzt nochmal den Scharlachroten. Genau, langsam. Ja, und dann nochmal zum Abschluss bringen und so. Also mir hat das sogar fast besser gefallen und ich muss da dann schon sagen, ich werde mir jetzt nochmal alle drei durchlesen, alle Bände und nochmal ein Gesamtfazit legen. Ja, weil momentan muss ich sagen, ist Band 3 bei mir so mit der beliebteste Sonderband geworden. Ich fand den wirklich super. Deswegen werde ich nochmal 1 und 2 nochmal anschauen und dann nochmal 3 lesen. Hab ja Semesterferien, hab ja Zeit, da kann ich das machen. Und ja, da werde ich dann nochmal gucken, ob ich dann ein Gesamtfazit habe, wer denn der beste Band ist, so mein persönliches. Aber jetzt muss ich momentan tendiere ich auf jeden Fall dazu zu sagen, ja, Part 3 war mit der beste Sonderband, den wir hier in Deutschland hatten. Für mich persönlich, muss ich sagen. Und Band 1 könnte den noch schlagen, Part 2 wird es wahrscheinlich nicht sein, aber nee, auf jeden Fall klare Kaufempfehlung und ich denke schon, man sollte auch Part 2 aber davor gelesen haben. Das macht schon Sinn. Ja, den der Ball. Also 1 und 3 sind bei mir aber auch vor 2, muss ich sagen, ja. Und den ersten habe ich wirklich oft durchgelesen. Also 3-4 Mal auf jeden Fall. Ja, man muss ja auch sagen, die ganzen 3 Bände zusammen, die haben ja ungefähr, Pi mal Daumen, 90 Kapitel enthalten die. Und das für, ja, 18 Euro, das, oder knapp 18 Euro. Das sind ja 17,99, okay. Das ist ja wirklich ein sensationeller Preis. Wenn man diese 90 Kapitel in normale Bände umrechnet, da bräuchte man ja ungefähr 8 Bände. Und das sind ja mal 6,50 Euro. Da kommt man irgendwo anders hin. Ich will das jetzt nicht ausrechnen. Aber also es lohnt sich auf jeden Fall, diese 3 Bände zu kaufen. Ich denke auch, das ist für alle Fans der Haupthandlung, von denen, das sind ja die meisten Fans, die halt wissen wollen, was mit der Organisation ist und so weiter und so fort. Die sollten halt das lesen und genießen. Also, kann es nicht anders sagen, ja. Ja, gut, dann sind wir auch schon durch mit dem heutigen Podcast. Ich bedanke mich sehr, dass ihr hier bis zu diesem Punkt hier durchgehalten habt heute. Ich hoffe, ihr konntet viele neue Erkenntnisse mitnehmen. Vielleicht kauft euch den Band ja auch in unserem Amazon-Wiki-Shop. Ich verweise auf unsere Kontaktmöglichkeiten. Ihr könnt uns erreichen im ConnenWiki, ConnenWiki.org, ConnenForum.org, ConnenNews.org, Twitter.com/ConnenNews, Facebook.com/ConnenNews, YouTube.com/ConnenNews, Instagram.com/ConnenNews und auf iTunes sind wir als ConnenCast zu finden. Da könnt ihr uns gerne kostenlos abonnieren, damit ihr keine Ausgabe mehr verpasst. Ja, ich sage tschüss, bleibt sicher und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Auf Wiederhören. Ja, macht's gut und achtet auf die Krähen am Himmel. Tschüss.